Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, jakšamlar, bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, Freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Niederhollerbrunn mit dem Taxi, das wird teuer. Achso, ich habe Sie eingeladen, stimmt auch wieder. Na, dann fahren wir. In Niederhollerbrunn können Sie sich auf den Theodor-Kramer-Rundwanderweg begeben. Theodor Kramer ist dort geboren. Einer der größten österreichischen Lyriker, aber leider noch immer nicht so bekannt, wie er es verdienen würde. Haben Sie sich die App runtergeladen? Sie heißt Lössland. So heißt auch ein Gedicht von Kramer über das Land rund um Niederhollerbrunn. Lössland. Die App zeigt Ihnen den Rundweg auf der Karte und lässt Sie unterwegs Gedichte von Kramer hören. Sie finden sie im Apple App Store oder auf Google Play, wenn Sie nach Lössland suchen. Oder nach Theodor Kramer, wenn Sie sich Lössland nicht merken können. Hoffentlich haben Sie die Kopfhörer nicht vergessen und das GPS eingeschaltet. Theodor Kramer hat von 1897 bis 1958 gelebt. Er hat an die 12.000 Gedichte geschrieben, über das Leben von Proletariern, Landstreichern, Handwerkern, Knechten, Mägden, Huren. Er hat einfühlsame Rollengedichte und eigenwillige Landschaftslyrik verfasst. Thomas Mann hat ihn einen der größten Dichter der jüngeren Generation genannt und in den letzten Jahren vor der Machtergreifung der Nazis in Deutschland und dann dem austrofaschistischen Putsch in Österreich ist er sehr schnell sehr berühmt geworden in Deutschland und in Österreich, aber eben unter den Nazis und unter den Austrofaschisten konnte er dann schon wieder nicht mehr veröffentlichen. Er musste dann überhaupt ins Exil gehen als Jude und Sozialdemokrat und war in England, hat auch dort geschrieben, aber kaum veröffentlicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war sein Werk für lange Zeit vergessen. Ja, natürlich kann ich Ihnen während der Fahrt auch ein paar Gedichte vortragen. Und die Musik, die ich für unsere Fahrt heute vorbereitet habe, die habe ich wegen dieser Gedichtzeilen ausgesucht. Nicht fürs Süße. Nur fürs Scharfe und fürs Bittere bin ich da. Schlage Leute nicht die Harfe, spiel die Ziehharmonika. Thank you.

ihm starrt vor Blut sein Schürzentuch, ihn schmerzt der süße Fleischgeruch. Im Vorgewölb hält ein der Wisch, sie rücken an den Eichentisch, der alte Fleischer steif und stumm, die zwei Gesellen rot und krumm. Man ruft nach ihm, die Magd trägt auf, die Krammeln stehen fett zuhauf, ein Schweiß geht aus vom Fleischerhund, der Lehrling lauscht, ihn würgt's im Schlund. Er hört der Fliegen schwarzen Schwall, er hört das Muhn der Kuh im Stall, die Fliesen glitschen fett und kalt, die Hand im Sack zur Faust sich ballt. Der Altgesell plumpt krumm herein und schaut ihn zitternd stehen im Schein und grölt ihn an und zerrt ihn vor und haut die Hand ihm breit ums Ohr. Dem Buben wird's wie Rosmarin. Er blinzt nur nach dem Hackstock hin, zum Messer drin, geschliffen frisch, und lächelt dunkel sich zu Tisch. Gemeindekind. Ich kenne keinen Vaterhof, ich steh auf keinem Grund. Meine Mutter hat mich ausgeschüttet im Strauch wie einen Hund. Meine Mutter ist ledig verdorben, das Dorf gab mir Lumpen und Brot und gab mich auch her in die Dachdeckerlehr. Ich schwing wie ein bleiernes Lot und muß doch hinauf auf das Dach, auf den First, mit Kübeln und Ziegeln und Stroh, muß reichen den Stein, und die Tritte sind klein, und die Wipfel der Gärten stehen loh. Der Meister nimmt mir Mörtel ab, ich aber höre hell das Dreschen der Flegel, das Kollern der Kegel im Wirtshaus und Hundegebell. In eines der steinigen Häuser, in die ich von droben da seh, nur möchte ich hinunter und dreschen dort munter und laden Kartoffeln und Klee und still im Nusslaub, wenn der Abend kommt, die ausgedrehten Beine tief verstecken und Pfeifen schneiden hell und Peitschen stecken für nichts und nichts. Thank you.

Im Hurenhaus war es schon licht und laut, als er die Türe aufstieß. In der Schar der andern stand sie, blank war ihre Haut, und ihre Augen glänzten hart und klar. Er legte stumm die Taxe auf den Tisch und wies auf sie und schwieg und sah sie an. Sie neigte sich, und wie ein kühler Wisch nur strich in den Verschlag sie ihm voran. Lang war die Nacht. Ihr Schoß aus Holz ein Trog empfing ihn ganz nach Wunsch und nach Begehr. Ihr Kinn lag ruhig aufgestemmt und bog sich nicht zurück und bog sich auch nicht her. Und als er in der ersten Frühe stand, war leer die Stirne und sein Gaumen schal und nichtig alles, das noch gestern stand zu ihm. Und ruhig rauschte der Kanal. Sich das schillernde Rinnsal verdickt, liegt ein Stück Feld aus den niedern Akazien gezwickt. Dort hat am Hohlweg Josepha ihr winziges Haus, legt vor der Türe zum Trocknen die Steinpilze aus, sammelt vom Flieder der spanischen Fliegen Geschmeiß, bricht von den Ranken die Saubohnen, melkt ihre Geiß, klopft's aber dreimal am Abend ganz leis bei ihr an, weist nicht die Türe im Finstern, Josepha, dem Mann. Schweigsam zu ihr kommt der Bauer, der einschichtig ist, schweigsam der Wirt, dessen Frau es die Brüste zerfrisst, schweigsam der Rosskamm, der billiger stand einen Ring, schweigsam der Brenner, dem Wild in den Schlingen sich fing. Bitteren Schnaps für den Gast hat Josepha im Haus, Stangen aus Zucker zum Zuzeln, von Mohn einen Schmaus, und auf der Streu ihren Schoß, wie das Ende gewiss, den ihr der Absud aus Mutterkorn dreimal zerriss. Ob die Akazien blühen, ob die Disteln verwehen, keiner im Dorf hat sie jemals sich klein machen sehen. Samt ihrem Haus, ihrer Geiß, ihrem kleinen Stück Feld, zählt auch Josepha sich füglich zum Dorf und zur Welt.

Sie lagen zu zweit über Mittag im Sand, vor der staubigen Jutefabrik. Lose saß um die Hüften ihr Leinengewand, und die Sonne beschien ihr Genick. Längst schon hatte der Staub, der aus Faser und Sack stieg, die Lungen zur Gänze durchsetzt. Und sie fühlten sich oft schon vom süßen Geschmack ihres eigenen Blutes benetzt. Und sie tunkten ihr Brot in den Milchtopf, den Stich in der Lunge verhielten sie gern, denn sie wussten, sie hatten den Sommer vor sich, und der rasselnde Herbst war noch fern. Rein und blau war die Zeit, und die Luft roch nach Seim, nicht allein ihre Haut schien geschält. Sie erzählten sich Dinge von einst, von daheim, die sie bisher noch keinem erzählt. Und es dünkte zu Mittag ihr eigenes Wort Tag für Tag sie erstaunlich und weich. Noch war keine der roten Begonien verdorrt, und bemalt war das Leben und reich. Reich war alles, der Sand und das Gras und das Wehen und die strahlende Glut im Genick. Und sie hörten verschattet die Spindeln sich drehen in der staubigen Jutefabrik. Wo bist du nur im Heu, mein Kind? Die Tür der Scheune tut sich auf. Es geht kein Schritt, es weht kein Wind. und langsam steigt der Mond herauf. Ganz langsam steigt der Mond herauf. Es kreist noch Wärme in der Nacht. Die Hand ist ganz vom Heu zerdrückt. Am Rhein ist das Getier erwacht und zirpt und hüpft als wie verrückt. Es zirpt und hüpft als wie verrückt. Die kleinen Falter schwirren weich im abgeblühten Seifenkraut. Das Stoppelfeld starrt seltsam bleich. Süß aus dem Heu haucht deine Haut. Süß aus dem Heu haucht deine Haut. Wie eine Quitte schmeckt dein Kuss. Ich war dir nie, noch nie so nah. Voll des Getiers, das tappen muss, steht starr das Gras im Mondlicht da. Starr steht das Gras im Mondlicht da. Die Dolde sie im Schierlingsstrich. Sie kann nicht lang so reglos stehen. Der Wind, der auffährt, ist für mich und dich. Wir müssen weitergehen. Wir müssen morgen weitergehen. Nun mähen sie unter Michelsberg das Korn. Die Hagebutten röten sich am Dorn. Der einzige Schatten, der zu Mittag fällt, ist der des Bussards, der sich schwebend hält. Den sechsten Sommer bin ich schon verbannt. Tief neigt sich mir das Haupt im fremden Land. Die feuchte Luft, die schwül oft Wochen währt, hat wie ein Umschlag ganz mich ausgezehrt. Ihr Wogen starr aus Raden, Korn und Mohn. Zu nichts mehr gut ist, Sensen, euer Sohn. Mich hält nur, dass ich bald euch wiedersehe, ein Grab zu finden zwischen Korn und Klee. Das war Nachttaxi. Mit Texten von Theodor Kramer, gesprochen von Martin Auer, und Musik von Cleoma Falcon, Mischka Ziganow, František Kopecký, Adolphe de Prince, Janko Janičko und Ivanka Slivková, Klezmer Reloaded, und zwei unbekannten Ziehharmonikaspielern. Den Link zum Theodor Kramer Wanderweg finden Sie auf der Sendungshomepage von Radio Orange und auf der Podcast-Homepage. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Il Gecelere, Bonsoiree.